1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Freitagnacht, die eine freie Themennacht ist. Ihr könnt euch melden, wenn ihr gerne hier mit mir reden wollt oder diskutieren wollt oder streiten wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei für euch, oder ihr mailt domian@wdr.de. So, mein erster Anrufer heißt Marcio, stimmt das? Ja, Marcio. Marcio, grüße dich. Hi. Guten Abend, Domian. So, was geht's bei dir, Marcio? Ja, wir haben ja, ich habe mal gedacht, ich rufe auch mal an und ich beteilige mich auch mal mit einem Beitrag. Es ist ja eine freie Nacht heute Abend und Es geht ja im Moment in den Nachrichten rum mit dem Herrn zu Gutenberg, mit unserem Verteidigungsminister, Dass er da irgendwelche Probleme mit seinem Doktortitel hat, dass er da einige Passagen abgeschrieben haben soll oder so ähnlich und Das regt mich halt sehr auf. Also wenn es wirklich stimmt, dass Herr Dr. zu Gutenberg das gemacht hat, dann denke ich wirklich von mir aus, dass er zurücktreten muss, weil er ist der Verteidigungsminister und man sollte ihm eigentlich vertrauen. Die jüngste Debatte, die ist noch nicht alt. Es geht da um das Segelschiff, um das Deutsche, das Da lahmgelegt worden ist. Lass uns mal bei der Doktorarbeit bleiben. Wie siehst du das denn? Glaubst du, dass er gemogelt hat? Oder hältst du das, was manche ja sagen, für eine Hetzkampagne? Ist ja immer so, die Politik ist ja immer schwer. Also in der Politik wird ja immer dann gestichelt und jede Partei versucht halt gegen die andere Partei negative Argumente zu finden irgendwie und gestichelt wird immer. Ich sag, ich habe von ihm bis jetzt immer sehr, sehr viel gehalten, zu seiner Frau auch. Die hat er damals auch sich sehr engagiert im anderen Fernsehsender für sexuellen Missbrauch. Für den Kinderschutz. Genau. Und ich habe es jetzt immer sehr, sehr viel von ihm gehalten und ich konnte mir bis jetzt eigentlich auch nicht vorstellen. Und also du glaubst, dass er nicht gemogelt hat? Im Moment glaube ich es noch nicht, aber wenn das Gegenteil bewiesen ist, dann ist es so. Ja. Und naja, also in gewisser Weise gibt er ja zu, dass da Fehler schon unterlaufen sind. Das hat er ja heute gesagt in einer sehr, ich finde, merkwürdigen kurzen Pressekonferenz, die gar keine Konferenz war, sondern... Richtig, in der Pressekonferenz, wo nur ausgebildete Journalisten da waren und schnell wieder beendet waren. Und das ist halt auch schade, weil er steht eigentlich in der Informationspflicht und er sollte eigentlich alle Unstimmigkeiten aus dem Weg räumen oder zumindest Fragen kennen, die offen sind. Und es gibt ja eine ganze... Sehr, sehr viele. Genau. Richtig, es sind im Moment noch sehr, sehr viele Fragen. Genau, offen. Und es gibt ja eine ganze Menge Beispiele jetzt schon, die wir so in den Zeitungen lesen, wo das frappierend ist, wo also wirklich wortwörtlich bis auf Punkt und Komma abgeschrieben oder übernommen wurde aus Zeitungen oder aus anderen Quellen. Richtig. Macht einen schon stutzig. Ich will ja sagen, ich fand den eigentlich bisher auch immer einen coolen Typ. Das hat mich jetzt sehr irritiert. Also um es mal sehr gelinde auszudrücken. Und das macht, ist ein schwerer Schaden für ihn, entsteht da. Er war bis jetzt eigentlich, also gegenüber mir kam er halt nur aus dem Fernseher, aber sehr sympathisch vor und dass er das versteht oder dass er das macht, was er halt machen will und dass er sein Ziel verfolgt. Und ich bin jetzt halt ein bisschen enttäuscht, dass das... Nehmen wir mal an, es wird bewiesen, dass wirklich sehr viel abgeschrieben wurde und nicht richtig gekennzeichnet wurde. Das kann vielleicht ein, zwei Mal passieren, aber nicht bei 40 oder 50 Fällen. Ich weiß nicht, wie viel jetzt mittlerweile schon nachgewiesen sind. Nehmen wir an, das wird wirklich dann so nachgewiesen irgendwann sein. Findest du, dass er dann noch Verteidigungsminister sein darf? Auf der einen Seite hat jeder eine zweite Chance verdient, finde ich, als Mensch. Das ist menschlich. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist keine normale Arbeit. Es ist ja ein Amt des Verteidigungsministers. Mhm. Und ein Verteidigungsminister repräsentiert ja praktisch auch die Bundesrepublik Deutschland, auch gegenüber anderen Staaten. Absolut, auch hier im Land. Und da darf man sich, wenn er wirklich diese Fehler gemacht hat, darf man sich solche Fehler nicht erlauben. Und ich glaube auch, das allerhöchste Gut, was ein Politiker hat, das absolut allerhöchste Gut ist Glaubwürdigkeit. So sieht der darf politische Fehler machen und so, das ist vielleicht alles noch verzeihlich, aber er muss ehrlich sein. Also soweit ein Politiker überhaupt ehrlich sein kann, stringent. er wird dann immer wieder in die Kritik geraten und man wird ihm das auch Monate oder wenn er dann halt wirklich länger drin bleiben wird, jahrelang hinterherhalten. Und ich denke auch, dass das nicht gut ist für das Land und auch für ihn selbst. Also wenn er das wirklich gemacht hat und wenn er Fehler begangen hat, muss er zurücktreten. Und das ist meine persönliche Meinung. Ja, er hätte sicher viel hätte mehr gut machen können, wenn er heute vor die Bundespressekonferenz getreten wäre und hätte sich wirklich den Fragen der Journalisten gestellt und hätte nicht nur einfach so ein Statement da abgelassen und ist wieder rausgerauscht. So sieht es nämlich aus. Ja. Es sind immer noch offene Fragen, die noch immer nicht geklärt werden, werden konnten. Und es wird dann immer spekuliert. Und wenn man halt dann zu sehr spekuliert wird, dann hat man solche Fragen aus dem Weg. Und ich muss auch sagen, hier in Rheinland-Pfalz ist im März Landtagswahl und ich weiß auch, dass in Hamburg diesen Monat Wahlen sind und ob es so gut ist für die Wähler, ob die dann guten Eindruck jetzt kriegen durch die Sache. Du steht ja in beiden Ländern die CSU nicht zur Wahl, insofern ist das ein bisschen abgeschwächter, aber du hast natürlich recht, das hat immer eine Wirkung auch auf Wahlen, absolut, ganz klar. Okay, also in Rheinland-Pfalz steht die CSU zur Wahl, die CDU zur Wahl. Die CSU aber nicht, er ist ja Mitglied der CSU. Ja, gut, aber. Ja, großer Unterschied. Bisweilen. Okay, also wir behalten das im Auge natürlich, du und ich und wir alle anderen auch und sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Alles klar. Danke dir für deinen Anruf, deine Meinungsäußerung. Tschüss. Alles klar, schönen Abend noch. Tschüss. Ja, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und hier ist Karl. Karl ist 50. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Karl? Ja, ich werde mit einer Sache nicht fertig. 20 Jahre lang, also verheiratet und seit über 2 Jahren also geschieden. Und ich werde mit der Sache nicht fertig. Mit der Scheidung? Ja. Warum seid ihr geschieden worden? Ja, die ist einfach abgehauen. Wie? So mir nichts, dir nichts? Ja. Erzähl mir, wie war das da vor 2 Jahren? Oder ein bisschen länger wahrscheinlich sogar. Ja, sie hat sich hingestellt und hat zu mir gesagt, ich liebe dich nicht mehr, so, ich bin jetzt weg. Und dann war sie weg? Ja, dann war sie weg. Direkt an demselben Tag? Ja, da ist sie zu meiner Tochter hingezogen und dann, ja. Also ihr habt ein Kind? Meine Stieftochter und gemeinsames Kind. Bitte, und ein? Gemeinsames Kind. Und ein gemeinsames Kind. Das gemeinsame Kind ist wahrscheinlich auch schon aus dem Haus, ne? Ja. Ja. Ich liebe dich nicht mehr, hat sie gesagt. Ja. Wie hast du darauf reagiert? Boah, ich war baff. Hat dich das kalt erwischt? Baff. Bitte? Ich war baff. Ich verstehe dich nicht, weder was? Ich war total baff und nach 2 Wochen... Selbstversuch. Hast du begangen? Ja. Was hast du gemacht? Ich wollte mich aufhängen. Ja. Aber du bist dann doch davor zurückgeschreckt? Nee, ich wurde gerettet. Ach so, so weit war es schon. Das heißt, du hattest den Strick schon um den Hals. Ja. Und wer hat dich gerettet? Wer hatte die Polizei benachrichtigt? An dem Abend habe ich mit Seelsorge gesprochen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann habe ich dann Polizei angerufen und dann wollte ich mit der Polizei sprechen, mit der Polizeiseelsorge sprechen. Dann, ja. Ach so, meine Stimme ist ein bisschen weinerlich. Ich merke, dass sich das sehr, sehr, sehr berührt noch. Dann hattest du selbst bei der Polizei quasi Signal gegeben damals. Ja. Ich wollte dich noch eingehender befragen. Ich hatte gerade schon gesagt, hatte ich das kalt erwischt. Ich meinte damit, war die Ehe denn schon in der Zeit bevor, also in den Jahren, kurz bevor deine Frau dann gegangen ist, war die Ehe da schon schwierig? Oder angespannt? Das letzte halbe Jahr. Halbe Jahr. Ja. Wie, durch was hat sich das gezeigt? Ich musste mich mehr um, über mir bei meiner Mutter, um die Mutter kümmern? Ja. Mhm. Und, ja, kein Urlaub und kein, meistens war also Streit wegen, also wegen Geld. Ja. Habt ihr sehr heftig gestritten in dieser Zeit? Wegen Geld, ja. Gab es Gewalt in der Ehe? Nein. Nie? Nein. Nein. Mhm. Nein. Ich glaub's dir. Ich würde meinen Mädels, würde ich, nee. Ja, ja, entschuldige, aber ich kann ja fragen. Es hätte ja auch von der anderen Seite kommen können, wir kennen ja alles. Die Ehe davor, die Jahre davor, die vielen Jahre davor, du sagst, du, ihr wart 20 Jahre verheiratet, war das eine richtig gute Zeit? Na, von meiner Seite aus, ja. Mhm. Du bist... Außer dass sie mich betrogen hat. Ach, sie hat dich auch betrogen? Ja. Wie oft? Zweimal. Ja. Wie lange wart ihr da schon verheiratet? Erste Mal nach 4 Jahren und das zweite Mal 7 Jahre später. Mhm. Hat sie es dir gestanden oder hast du das rausgekriegt? Erste Mal habe ich also rausbekommen. Mhm. Und zweite Mal dann so, ja, wischiwaschi. Mhm. Hat sie das begründet, warum sie das gemacht hat? Habt ihr überhaupt viel so über euch und eure Gefühle und ja, eure Stimmungen so geredet? Nach dem zweiten Betrug hat sie zu mir gesagt, das hängt mit 3 Monatsspritze. Wie, das hängt mit der 3 Monatsspritze? Ja, entweder nimmst du Pille oder nimmst du 3 Monatsspritze. Mhm. Ja, und dann hat sie gesagt, das waren die Stimmungswandlungen und deswegen, Meine Frage war ja gewesen, ob ihr einfach so viel über euch auch so geredet habt oder habt ihr doch eher so im Alltag nebenher gelebt? Erst bloß also hergelebt. Mhm. Ja. Weißt du, Karl, wenn eine Partnerin oder ein Partner sagt, ich liebe dich nicht mehr und geht dann und das auch nicht weiter begründet. Ihr habt dann danach nicht weiter nie darüber geredet? Nein. Nie? Nein, ich habe etliche Versuche gestartet und ja? Da haben sich meine Töchter darüber aufgeregt. Mama, jetzt rede mit Papa. Hm. Und sie hat immer nö. Hm. Blockiert und so. Da will ich jetzt 2 Sachen dazu sagen. Man muss absolut ernst nehmen, absolut, ihr seid ja nur auch geschieden, dass die Frau dich nicht mehr liebt. Es ist völlig unanständig von der Frau, finde ich, dass sie dir das nicht zumindest erklärt. Das würde es dir vielleicht ein bisschen leichter machen, die ganze Sache zu verstehen. Dass sie es dir nicht erklärt, wirft aber erneut ein schlechtes Licht auf sie und sollte dir vielleicht sogar ein bisschen helfen, von ihr wegzukommen. Du hast 2 Informationen jetzt, 2 ganz harte Informationen. Die eine Information ist, die Frau liebt dich nicht mehr. Was willst du ihr hinterher jammern? Die 2. Information ist, dass du ihr völlig egal bist, denn sie versucht ja nicht mal dir ein bisschen alles zu erklären, um es dir leichter zu machen. Die ist weg. Ich weiß nicht, hat sie schon wieder einen neuen Mann oder einen Freund? Weißt du das? Ja, die ist ein bisschen fluffig. Die ist was? Fuffig? Ja, die ist ein bisschen, ja, in dieser Hinsicht. Also sie hat mehrere Männer. Ja. Ist auch egal. Das heißt, sie geht ihren Weg, sie macht ihr Ding, du bist für sie kein Thema mehr. Und das muss man verdammt nochmal akzeptieren. Und das muss man sich auch wirklich einbläuen. Du bist ein Kerl von 50 Jahren. Dass das schlimm ist, wenn man nach einer Ehe von 20 Jahren so verlassen wird, müssen wir gar nicht drüber reden. Finde ich auch ganz schlimm. Und das verletzt einen auch bis tief ins Mark. Aber du musst jetzt auch nach vorne gucken und die Gegebenheiten so hinnehmen, wie sie sind. Du kannst nicht der Vergangenheit hinterher jammern. Das geht nicht. Damit machst du dich kaputt. Und du bist sehr angeschlagen, das höre ich in der Stimme. Du drehst dich im Kreis. Ihr seid 2 Jahre geschieden, das ist ja schon eine sehr lange Zeit. Wie oft denkst du an deine Frau, an die Ex-Frau? Also fast jeden Tag. Jeden Tag. Immer mit der Sehnsucht, ach, käme sie doch zurück? Boah, nee. Ich sag, ab und zu bin ich, also zwischendurch bin ich auch hart zu mir und sag mir, hat das Wort, ich weiß nicht, ob das aussprechen darf, sag ich mir, du Schlampe. Ja, aber was ist denn deine Sehnsucht? Was möchtest du denn? Wegen der Kinder. Die sind aus dem Haus. Was möchtest du? Was möchtest du? Wenn du jetzt so zaubern könntest, was würdest du gerne haben? Nur eins. Keine neue Partnerin. Auf keinen Fall nicht. Okay, die Frage bezog sich jetzt auf deine Frau. Was möchtest du in Bezug auf deine Frau? Was hättest du da für einen Wunsch? Dass sie endlich mit mir spricht. Okay. Das kann man sich aber nach 2 Jahren, muss man das dann auch hinnehmen, dass sie das offensichtlich nicht will und nicht tut. Und da kann man dann auch ein Urteil drüber fällen, dass sie eine sehr unfaire Person ist. Aber du bist völlig reingebissen in deinen Schmerz und in in deine Traurigkeit und drehst dich komplett im Kreis. So ein Gefühl habe ich. Auch der Satz, keine Partnerin. Mein Gott, warum denn nicht irgendwann? Warum denn nicht? Das wäre sogar das Allerbeste wahrscheinlich, was dir helfen könnte. Ich habe mir eins gesagt, in meiner Wohnung kommen 4 Frauen rein. Da sind 2 Schwestern, okay, und zwei Töchter. Ansonsten keine andere Frau. Okay, jetzt mache ich dir folgenden Vorschlag, Karl. Ich finde, du bist ja in so einer Sackgasse gelandet. Ich würde dir wirklich dringend empfehlen, du hast es ja jetzt hier schon versucht und wir haben ja geredet, du hast nach außen dir Hilfe gesucht. Geh für einige Male zu einer psychologischen Beratung, damit du mit einer neutralen Person sprechen kannst und dass die Person dir so ein bisschen auf ein neues Gleis hilft. Ich glaube, dass du allein zu sehr dich im Kreis drehst. Meine Psychologin heute Nacht, die heißt Magdalena. Die wird dich jetzt gleich anrufen und dir ein paar Sachen an die Hand geben, wo du hingehen könntest. Du musst etwas unternehmen. Du kannst nicht den Rest deines Lebens dich jetzt in diesen Schmerz hineinsteigern. Du musst auch wieder lernen, nach vorne zu gucken, finde ich. Die Frau ist weg, die will dich nicht mehr. Kapierst du? Die will dich nicht mehr. Ist aber schwer. Ja, ich weiß. Deswegen, ich sage es jetzt auch so gezielt brutal, um dich da auch zu erreichen. Aber so musst du es sehen, sonst kommst du da nie raus. So, ja. Jetzt legst du bitte auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Alles Gute. Karl, von Herzen. Vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50 50. Ich könnte euch eigentlich mal zwischendurch unser Thema nächste Woche sagen. Dann kann sich der ein oder andere ja vielleicht überlegen, ob er da mitmachen möchte. Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Macht. Macht. Ich würde natürlich sehr gerne mit Herrn von und zu Gutenberg sprechen, vielleicht, also steht ihm offen, hier anzurufen. Ansonsten möchte ich sehr gerne sprechen mit Leuten, die Macht ausüben, die Spaß daran, Macht auszuüben, die Spaß daran haben, Macht auszuüben, privat oder beruflich. Dann sehr gerne mit Leuten, die nach Macht streben, deren Ziel das ist, irgendwann Macht zu haben. Und sehr gerne auch mit Opfern von Machtmenschen. Die gibt es ja leider zu Genüge. Also wenn ihr gerne nächste Woche zu diesem Thema Macht euch bei mir melden wollt, dann meldet euch jetzt schon mal an bei domian@wdr.de. Dann zwischendurch mal einen Gruß an unsere Zuschauer und Zuhörer in Herne. Machen wir heute Nacht mal so. So, hier ist Esther. Esther ist 45. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Esther, um was geht's bei dir? Also bei mir geht es um Folgendes. Ich habe einen 19-jährigen Sohn. Ja. Und gestern hat er meinen Lebensgefährten und mein Sohn seine Freundin aus dem Haus geworfen. Den Lebensgefährten und? Und die Freundin von meinem Sohn. Der hat eine Freundin und die hat er rausgeschmissen und meinen Lebensgefährten. Also seine eigene Freundin und den Lebensgefährten? Genau, ja. Warum? Genau. Warum? Die Freundin von meinem Sohn kam hierher und hat geklingelt und mein Lebensgefährte hat aufgemacht. Und dann wurde mein Sohn aggressiv, warum er denn aufgemacht hätte und so. Er wollte das doch gar nicht. Dann hat mein Lebensgefährte gesagt, ja, das wusste ich ja nicht. Und dann hat er mit im Streik angefangen und hat dann mit seiner Freundin rumgebrüllt. Und mein Freund ist dann dazwischen gegangen. Also es war ganz schlimm. Und dann hat er die irgendwie aus Wut und aus Aggressivität aus der Haustüre herausgeschoben und hat die Tür zugemacht und nicht mehr aufgemacht. Beide aus der Haustüre rausgeschoben? Ja, genau. Wie ist denn die Situation? Du wohnst mit deinem Lebensgefährten und deinem Sohn in einem Haus? Nee, das nicht. Also mein Lebensgefährte und ich, wir haben getrennte Wohnungen, ja. Aber er hält sich halt die meiste Zeit bei mir auf. Ja. Ja. Und wir sind auch schon 8 Jahre zusammen, also jetzt auch keine neue Beziehung oder so. Das heißt, und er ist da richtig reingewachsen. Ja, ist da vertraut mit. Ja. Und ist dein Sohn dein einziges Kind? Nein, ich habe noch eine Tochter, aber die ist schon ausgezogen. Ja, so, er hat die jetzt rausgeschmissen. Ja, und, genau. Und dann, was passierte danach? Also dann hat mein Freund mich auf der Arbeit angerufen. Ich hatte Spätschicht gehabt und hat mir den Fall geschildert. Dann habe ich von da aus die Polizei angerufen, weil ich kenne meinen Sohn. Der kann sehr aggressiv werden. Das ist nicht das erste Mal, dass er so reagiert. War er bei dem Rauswurf auch aggressiv? Ja, war er. Aber er hat mich geschlagen. Also verbal aggressiv. Ja, genau. Mhm. Genau. Und ich habe der Polizei geschildert, dass ich nicht von der Arbeit nach Hause kann, weil ich wohne in einem Altenheim, da kann man nicht einfach so weggehen. Mhm. Und dann sind die hier vorbeigefahren, konnten aber auch nicht viel ausrichten. Mhm. Also mein Sohn hat die Tür zugelassen, der ist nicht raus und mein Freund konnte dann auch nicht rein. Und die Freundin ist irgendwann nach Hause gegangen? Ja, genau. Sie ist dann irgendwann weggegangen und mein Freund, er hat mich angerufen und ich habe dann bei uns in der Verwaltung mit dem Chef geregelt und ich habe dann die Arbeit verlassen dürfen und bin dann nach Hause gefahren. Was ich jetzt nicht richtig verstanden habe, ist letztendlich der Grund und die Ursache, dass er auf beide jetzt so einen Zorn hat. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil ihm das nicht in den Kram gepasst hat. Er war wohl sauer auf seine Freundin, weil die gekommen ist und er sie wahrscheinlich gar nicht sehen wollte und mein Freund sie reingelassen hat, ja. Und auf der anderen Seite, weil mein Freund sich eingemischt hat, weil er so gegen seine Freundin so brutal war in Worten und allem. Aber du weißt nicht, was zwischen den beiden ist, zwischen dem Freundin nee, und deinem Freundin. Weiß ich nicht mehr. So, hast du denn jetzt seitdem mit deinem Sohn gesprochen? Nein, ja doch, also er kam gestern Abend nochmal hierher und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und da wurde er gleich wieder aggressiv und ja, er hat sich nicht einzumischen. Und dann hat er mich angeschrien und dann habe ich zu ihm gesagt, du gibst mir den Schlüssel, du fliegst jetzt hier raus. Ich lasse mir das von dir nicht mehr gefallen. Mhm. Und den Schlüssel hat er mir nicht gegeben. Also ich bin dann auf ihn losgegangen, weil ich den Schlüssel haben wollte. Mhm. Er hat mich dann weggeschoben, in die Türe raus und weg. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und gestern Abend hat er dann später nochmal angerufen und hat gemeint, ja, er hätte 2 Optionen für mich. Entweder er würde jetzt die Nacht hier schlafen oder er würde mit der Polizei kommen und dann habe ich gesagt, du kommst hier nicht mehr rein. Stopp. Wo hier? Also bei dir schlafen? Ja, genau. Mhm. Ja, ich habe gesagt, du kommst hier nicht mehr rein. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, du wirst noch sehen, was in den nächsten Tagen passiert und hat aufgelegt. Und du weißt nicht, wo er im Moment ist? Nee, das weiß ich nicht. Dein Verhältnis zu deinem Sohn ist sowieso angespannt. Ja, ist angespannt dadurch, weil er einfach faul ist. Er ist seit 2 Jahren aus der Schule, er macht gar nichts mehr. Alles, was man ihm sagt, wo man ihm helfen will, er blockt ab, er will keine Hilfe, er nimmt auch gar keinen Rat an, er hat auch keinen Respekt. Von was lebt er denn? Von mir. Das heißt, du, wie viel gibst du ihm im Monat? Der kriegt von mir gar kein Taschengeld, ich ernähre ihn. Ah ja, also er hat Wohnen und Essen ja. Hat er umsonst und die Mutti genau. Wäscht dann auch noch seine Socken. Ich wasche seine Wäsche nicht mehr, weil er grundlegend faul ist. Er hilft mir nicht in der Wohnung. Mhm. Ich bin Vollzeit berufstätig, er macht hier gar nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich auch den Hahn zugekriegt, er kriegt auch nichts mehr von mir. So, muss ich jetzt erstmal spontan sagen, dass ich deine harte Reaktion gut finde. Ich finde auch, so ein Sohn gehört erstmal rausgeschmissen. Ja, das finde ich auch. Ja, ja. Finde ich schon. Und wenn der seit 2 Jahren rumhängt und sich um nichts bemüht, dann soll er mal lernen, wie er draußen alleine zurechtkommt. Genau, das ist meine Meinung, ja. Ja, finde ich auch. Es ist zwar hart, als Elternteil ist hart, so mit dem Kind umzuspringen, aber ich glaube, das ist die richtige Schule. Alles andere ist Unsinn und letztendlich ist es für ihn auch gut. Hast du mit der Freundin vielleicht mal telefoniert, dass du da irgendwas Näheres rausgekriegt hast? Nee, eigentlich wollte die sich bei mir melden, also hat mein Freund gesagt, aber die hat heute nicht angerufen. Mhm. Ich finde es auch schon ein Unding, dass er dein Freund, das ist dein Mann, seit so vielen Jahren, 8 Jahren sagst du, seid ihr schon zusammen, dass er den rausschmeißt, ist eine Unverfrorenheit. Ja, ich sag dir, Domian, der hat keinen Respekt vor niemandem. Du müsstest mal sehen, wie gern mit Erwachsenen redet. Das ist eine Schande, sage ich dir. Hast du denn auch schon mal Angst gehabt, dass er dich schlägt? Das traut er sich nicht, weil ich mich genauso vor ihm aufbaue, wie er sich vor mir aufbaut. Ja, also körperlich bist du ihm gleich ebenbürtig, oder? Ja, nee, er ist schon größer wie ich, aber ich habe keine Angst vor ihm. Verstehe. Ich habe mich gestern auch vor ihm aufgebaut und habe gesagt, ein Schlag hast du. Und das ist der erste und der letzte, das schwöre ich dir. Der hat mich nicht angerührt. Mhm. Was für einen Schulabschluss hat er? Hauptschule. Hat er sich denn mal geäußert, was er mal machen möchte? Nee, also eigentlich wollte er mal Lokomotivführer werden, aber da müsste er in Mathe viel brauchen, ja. Mhm. Und das hat er eigentlich nie durchgezogen. Also er hat immer gute Ansätze, aber er zieht's nicht durch. Und er hatte kurz eine Arbeit gehabt in der Teilzeitfirma, da ist er dann wegen einer Schlägerei rausgeflogen. Ach so, also immer Probleme. Wie stellt er sich denn so sein weiteres Leben vor, wenn du mal in einer ruhigen Minute mit ihm gesprochen hast? Da gibt er mir keine Antwort. Du kannst mit meinem Sohn auch nicht vernünftig reden. Mhm. Der setzt sich hin, der guckt in andere Richtungen. Du merkst richtig, es interessiert ihn gar nicht, wenn du mit ihm reden willst. Weil der bisher das so gelernt hat, da ist ein Zuhause und da gibt es Essen und da muss man ja nicht viel machen. Ja, genau. Mhm. Also Esther, ich kann dich nur bestätigen in deinem Verhalten. Mach es, zieh es so durch, damit der wachgerüttelt wird. Und in der Hoffnung, dass er irgendwann zu dir sagt, das war genau richtig, Mama, was du damals gemacht hast. Ja, ich hoffe. Ja, mach es. Ja. Ist meine Meinung, ganz eindeutig. Ja, danke für deine Meinung, Domian. Deswegen habe ich auch mal angerufen. Wünsche ich viel Glück und alles Gute. Ja, vielen Dank. Esther, tschüss. Auch. Ciao. Halt auch eine Krankenhage, hätte ich gerne noch. Gerne, ja, da legst du auf und wir melden uns nochmal wegen deiner Anschrift. Alles klar, tschüss. Dankeschön. Ciao. Ja, tschüss. Das war die Esther. Hier ist Jerry. 27, guten Morgen. Ja, hallo. Jerry. Hallo Domian. Hi. Hi. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich wollte über Natursekt sprechen mit dir. Mhm. Ja. Natursekt, wir erklären es mal den Menschen, die so in dem Bereich nicht so ganz bewandert sind. Also, Natursekt, das ist... also das ist jetzt nicht unbedingt... Ich weiß nicht, wie viele Leute darin gewandert sind, also... Es geht darum, dass man sich gegenseitig entweder anpinkelt oder halt gegenseitig trinkt oder genau, halt und das, einzeln, ja. Und das zur sexuellen Erregung tut. Genau, genau. Und da bist du ein Freund von? Da bin ich ein Freund von. Und du hast eine Freundin? Ich habe eine Freundin, mit der ich das praktiziere. Mag die das denn auch gerne oder macht die dir das zuliebe? Die macht das mir zuliebe. Das ist natürlich keine gute Grundlage. Ja, das ist keine gute Grundlage, weil das ist halt mein Fetisch, eigentlich nicht ihr Fetisch. Mhm. Aber sie hat sich anscheinend ein bisschen damit angefreundet und... Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind ungefähr seit 4 Jahren zusammen. Ach so, so lange schon? Ja. Und wie lange praktiziert ihr das jetzt dann auch schon? 2 Jahre. Am Anfang hast du dich nicht so getraut? Ja, ich habe mich... Ich sag mal so, ich habe das irgendwann mal in Internetvideos gesehen. Ich meine, ich wohne auch nicht mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Wir wohnen getrennt und ich meine, du bist auch ein Mann, irgendwann überkommt es einen mal und dann braucht man das halt mal. Weißt schon, was ich meine, ne? Also jetzt nicht Natursekt, sondern die Selbstbefriedigung. Ja, natürlich, klar. Ja, und... Das machen Frauen übrigens auch. Ja, mit großem Vergnügen. Ja, das machen die Frauen ja auch, ja. Genau. Achso, das heißt, du bist dann durch das Sehen von so Filmchen auf die Idee gekommen. Ja, ich habe das dann irgendwann mal entdeckt. Mhm. Und irgendwann habe ich mich dann halt auch mal getraut, meine Freundin darauf anzusprechen. Ah, das heißt, du hast vorher mit einer anderen Frau das nicht praktiziert? Nein. Nein. Dann hast du es deiner Freundin irgendwann gesagt. Wie hat sie reagiert? Ja, die war natürlich erstmal ein bisschen baff. Schockiert? Ja, kann man so sagen. Mhm. Da hat sie gesagt, ja, ich kann mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen, dass das erotisch sein soll. Mhm. Aber ich überleg's mir nochmal. Und, also du stehst darauf, dass deine Freundin dich anpieselt. Genau. Mhm. Und also, dann hat sie es irgendwann gemacht. Ja, unter der Dusche. Unter der Dusche. Mhm. Dir zuliebe. Ja, ja, dir, Entschuldigung, mir zuliebe. Genau, und das hat dir dann sehr gut gefallen. Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also und, trinken tun wir es jetzt nicht. Ja. Aber, Und macht ihr das immer unter der Dusche? Wir machen das auch mal auf dem Boden, also jetzt nicht im Bett, ja. Auf dem Boden, da legen wir dann eine große Plane aus. Achso. Ja. Das war ein Umstand. Wie bitte? Das war ein Umstand, also ist der Sex aber aufwendig. Da muss vorher erstmal eine Plane im Schlafzimmer ausgelegt werden. Ja, natürlich. Ich meine, es gibt ja noch viel schlimmere Fetische. Aber ja, natürlich. Klar. Wenn ich daran denke, derjenige mit dem 60 Kilo Hackfleisch, ja, ist ja noch eine größere Sauerei. Wir wollen gar nicht drüber reden. Wir wollen gar nicht drüber reden. Also wird eine Plane im Zimmer ausgelegt und dann geht's los. Wer wischt das Zeug hinterher wieder weg? Das mache ich, weil ich habe ja den Fetisch und sie sagt dann, ja, das ist dein Bier, ja. Du machst es dann auch wieder weg. Sehr richtig, gute Einstellung. Ja, wäre noch schöner, wenn sie dann mit dem Wischmob kommen müsste. Ja, nee. Wie oft macht ihr das? Ja, also ich muss erstmal dazu sagen, wir haben vielleicht ungefähr so 3 bis 4 Mal die Woche Sex, mhm, und vielleicht machen wir das mal so alle 2 Monate. Ach so. Also jetzt nicht so oft. Ach so. Ja, das ist auch einer Partnerin nicht zuzumuten, wenn sie das eigentlich nicht möchte, dann kann man das auch. Es ist schon nett, dass sie überhaupt ab und zu mit dir macht. Ja, eben, genau. Hast du denn nicht doch irgendwie ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen, dass du sie quasi so in diese Ecke drängst? Denn de facto hat sie kein Interesse daran. Ja, manchmal frage ich sie dann schon, Schatz, ist das okay und so. Und ja, was sagt der Schatz das, dann? Ja, wenn dir das gefällt, ich meine, okay. Hm. Ich tue mir nicht weh dabei. Und ja, ja. Okay. Aber umgedreht machst du es nicht. Du machst es bei ihr nicht. Das möchte sie nicht, nein. Würdest du auch gerne? Ich würde das bestimmt gerne mal ausprobieren, sie auch mal anzupieseln, aber ja. Sie möchte das nicht. Ja. Und ich kann es nachvollziehen und ja. Also ich glaube ja, dass das eine sexuelle Variante ist, die gar nicht so wenig verbreitet ist. Da sprechen die Menschen nicht drüber, natürlich nicht, aber... Ja, ich meine, das gab's. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, das gab's ja auch schon zu Zeiten der 70er, also zu Zeiten der Hippies und so. Ja, ja, klar, das gibt's wahrscheinlich noch, ja, wahrscheinlich haben es die alten Griechen auch schon gemacht, man weiß es nicht, aber... Nein, man weiß es nicht. Ich halte es durchaus für möglich. Ja. Ja, bist du denn so dann zufrieden, wie ihr euch arrangiert habt, oder... Ja, ich habe dann zwar noch einen anderen Fetisch. Oh, noch was? Ja, das habe ich vergessen, der Redaktion zu sagen. Ja. Ich habe noch einen Smoking-Fetisch. Smoking? Nur das Problem, ja. Was heißt das? Das kenne ich nicht. Das kennst du nicht. Okay, das bedeutet einfach, dass man zum Beispiel während dem Sex eine Zigarette raucht oder generell rauchende Frauen nur. Ach. Das Problem ist hierbei, dass meine Freundin nicht Raucherin ist. Du hast es ja perfekt getroffen. Ja, leider. Das habe ich als Fetisch auch noch nicht gehört. Also, dich tönt es an, wenn eine Frau beim Sex raucht? Ja. Wirklich während des Geschlechtsverkehrs? Ja. Ach, warum? Ohne Witz. Warum? Ich weiß nicht, das macht mich halt einfach an. Ja, ich diese Frage nach warum bei Fetischen ist, glaube ich, auch sinnlos, weil das kann man nie wirklich erklären. Nee, das ist... Entweder tönt es einen an oder es tönt einen nicht an. Ja, genau. Das ist wie, wenn ich jetzt sage Analverkehr, ja, ja, es gibt viele, die das machen und es gibt welche, ja, die es nicht machen. Wie bist du denn, ich meine, das ist ja schon noch ein bisschen spezieller vielleicht, glaube ich mal. Wie bist du darauf gekommen oder wie hast du das bemerkt, dass du darauf stehst, dass ja, wenn Frauen rauchen und Sex und so? Naja, meine Eltern haben auch schon geraucht und ich rauche ja auch selber. Na gut, das ist ja nun... Ja, klar. Und ja, es ist halt irgendwie so gekommen, dass ich dann darauf stehe. Also, eine ideale Partnerin wäre eine Kettenraucherin für dich? Nein. Nein? Nein. Das auch wiederum nicht? Nein, das wiederum nicht. Das wäre für mich die Hölle. Also, eine Kettenraucherin wäre für mich die Hölle. Okay, ein Zigarettchen oder zwei Zigarettchen beim Sex wäre ein Traum. Das wäre toll, ja. Und dazu dann noch das andere, der andere Fetisch auch noch, dann wärst du der glücklichste Jerry weit und breit. Genau. Ja, aber du magst deine Freundin auch so. Ja, sicher. Also, ganz im Ernst, wenn man sowas hat, ich meine, das klingt bei dir noch relativ harmlos. Es gibt Fetische, die so extrem ausgeprägt sind, dass deshalb auch Partnerschaften kaputt gehen, wenn die Partnerin nicht mitmacht. Aber so eine Sorge hast du nicht. Im Moment habe ich diese Sorge nicht, aber gut, wenn das halt eintrifft, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ja. Ich meine, dann sage ich mir halt einfach, es gibt genug Mütter, die andere schöne Töchter haben. Hoffentlich hat deine Freundin jetzt nicht zugehört. Das klingt ja nicht so schmeichelhaft. Es ist 2:30, die wird schon im Bett sein. Gönnen wir ihr die Nachtruhe. Genau. Jerry, dann danke für den Anruf und ja. Dann hoffen wir mal, dass sich das alles doch noch so fügt mit euch beiden. Ja, das, Dankeschön. Und der normale Sex ist aber auch okay, ne? Oder? Der normale Sex ist auch okay. Ja, das ist ja wunderbar. Weißt du, diese Hardcore-Fetischisten, die mögen ja, haben ja gar keinen Spaß mehr am normalen Sex. Ja. Aber da bist du ja weit entfernt und noch im sehr grünen Bereich. Ja, da bin ich noch im grünen Bereich, auf jeden Fall. Allerdings. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Achso, warte mal. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich auch gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. 1.38 Uhr haben wir, falls es euch interessiert. Hier ist Daniela. Daniela ist 47. Guten Morgen, Daniela. Ja, guten Morgen. Daniela. Ja, ich hatte 25 Jahre lang Bulimie. 25 Jahre lang? Ein Wahnsinn, ich kann es heute auch nicht glauben. Und ich bin ganz stolz und will eigentlich nur kundtun. Ich gucke deine Sendung schon sehr, sehr lange und wollte damals schon immer anrufen, wo ich noch betroffen war. Und will eigentlich nur den Leuten draußen Mut machen, die ähnliche Probleme haben. So, das ist interessant. Das finde ich wirklich interessant. Dass man das wirklich schaffen kann. Ja. Seit wann bist du jetzt raus aus der Bulimie? Na, so, das ist ja ein schleichender Prozess. Ja. Es geht nicht von heute auf morgen. Ja. So, vor 2 Jahren habe ich Therapie angefangen. Ja. Und ja, dann ging das so alles peu à peu vor sich hin. Ausschlaggebend war mein Sohn. Der ist damals 16 gewesen, heute 18, der hat mich irgendwann drauf angesprochen. Ich habe das ja alles verheimlicht und das war für mich sehr schockierend, als der mich dann so... Hat er dich erwischt beim Erbrechen? Na, erwischt nicht. Ich habe ja immer abgeschlossen und das Bad dann sauber gemacht und Fenster aufgemacht und Duftspray und aber das Wasser laufen lassen, aber er hat was gespürt irgendwann. Mal. Hat er dann gezielt gesagt, Mama, bist du... Ja. Erbrichst du oder sowas? Ja, Mama, übergibst du dich auf Toilette? Und ich dachte, tue sich ein großes Loch auf und also für mich ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Bist du alleinerziehend? Ich war damals noch verheiratet. Also zu dem Zeitpunkt, wo er mich angesprochen hat, war ich schon getrennt lebend. Achso, und der Junge ist das einzige Kind? Nein, es gibt noch eine große Tochter. Die hat das auch nie mitbekommen? Die hat mir im Nachhinein gesagt, dass er auch was gemerkt hat. Und dein Partner? Mit dem habe ich nie wieder drüber gesprochen und er hat es nicht gemerkt. Aber das ist ja interessant, dass dein Sohn ausschlaggebend war. Ja. Der hat was ins Rollen gebracht. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn innerhalb dieser 25 Jahre immer wieder Therapieversuche gemacht? Ja. Wie viel? Vereinzelt 2 oder 3. Ist nicht viel? Nein, ist nicht viel. Also, wie stark war deine Bulimie ausgeprägt? Na, ganz heftig. Also ich bin trotzdem berufstätig gewesen, war nach außen eine perfekte Hausfrau, perfekt in der Arbeit. Was hast du beruflich gemacht? Ich bin Erzieherin. Ja. Und das lief halt alles nur privat ab, ne? Und je nachdem, wie die Kinder zu Hause waren und nicht zu Hause waren. Wie oft hast du denn erbrochen am Tag? Also mindestens einmal. Mhm. Das war dann so ein Abendritual, wenn die Kinder zu Bett waren. Ich hatte eben vorher eingekauft, das war halt immer, der Kühlschrank war immer gepropft voll, ein riesen Vorrat. Und hast dich dann auch so richtig voll gefressen an dem Abend? Richtig, total. Also wenn ich heute mir überlege, was ich an Massen verschlungen habe, ist mir schleierhaft, also wie das überhaupt alles funktioniert hat. Ja. So, das ist ein gutes Stichwort. Bulimie ist ja nun eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, sowohl seelisch, aber auch körperlich und kann körperlich schwere Folgeerscheinungen haben. Hast du Folgeerscheinungen? Ja, meine Zähne waren total kaputt. Die habe ich machen lassen. Mhm. War natürlich auch ein sehr teurer Spaß. Das ist die Säure, die nach oben kommt beim Erbrechen? Der ganze Zahnschmelz ist halt kaputt und die Zähne werden immer kleiner. Ne? Ich hatte so wie Mäusezähnchen. Ne? Ja, ja. Und die Speiseröhre ist halt auch durch die Säure kaputt. Was heißt das? Das heißt, dass ich nicht mehr ganz so scharf essen kann und nicht ganz so heiß. Ja. Also, dass ich da so ein bisschen drauf achten muss. Das kann man nicht mehr reparieren, das ist halt kaputt. Und das hatte ich vorhin auch vergessen, an der Redaktion zu sagen, die eine Niere ist auch ein bisschen erkrankt, aber jetzt noch nicht so schlimm, dass ich da Ich glaube ja, Daniela, dass du dann sogar noch Glück gehabt hast. Definitiv. Eigentlich sind die Menschen nach 25 Jahren Bulimie viel schwerer erkrankt. Ja. Ja, so, dann hat der Sohn das, hast du dem Sohn denn dann, hast du das gleich gestanden? Nein, ich hab alles abgeleugnet und bin zu Bett gegangen, hab tierisch geheult und hab nur gedacht, was machst du? Und dann war mir aber klar, dass ich den nächsten Tag, ich bin dann nochmal zu ihm ins Zimmer und hab gesagt, pass auf, lass uns morgen über alles reden und ich brauche da jetzt erstmal eine Nacht Schlaf drüber und dann habe ich das auch gemacht und hab ganz offen mit ihm darüber gesprochen. Toll, toll. Ja. Und da kamst du wahrscheinlich dann auch in Zugzwang, etwas zu unternehmen. Total, weil ich wollte eben auch eine gute Mutter sein, wie das ja jeder sein möchte, und eben auch Vorbildfunktion und habe natürlich gedacht, also du musst ihm ja zeigen, dass das im Leben vorangeht, dass du was machst, dass du was änderst, das zumindest versuchst. Ne? Genau, absolut, du bist dann Vorbild. Ja, und dann sind wir zusammen ins Internet und haben recherchiert, also um ihm auch zu zeigen, was die Krankheit beinhaltet. Und kannte er denn die Krankheit schon so aus den Medien? Ja, weil natürlich immer, wenn so eine Thematik war, habe ich mal so gesagt, Mensch, guck mal, und wie kann man denn? Und Magersucht und Bulimie, finde ich unverständlich. Ach so, du hast dich sogar noch dann... Hab dann noch richtig schön geschauspielert, aber um eigentlich war es ein Hilferuf, um zu hören, wie er reagiert. Ja, ob er jetzt sagt, Mensch, ich kann die Leute verstehen, ist ja furchtbar. Vielleicht hätte ich mich dann eher geöffnet, ich weiß es nicht. Ja, und ich bin dann zu dem Verein gegangen, Dick und Dünn. Ja. Und hatte da ein ganz tolles Gespräch. Ja. Und das, also ich hatte eigentlich Glück auf meinem ganzen Weg, weil ich immer irgendwelche guten Leute getroffen habe, die mich irgendwie weiter gut vermittelt haben. Und die hat dann gesagt, ich muss auf jeden Fall einen Klinikaufenthalt machen, so mal salopp mit ambulanter Therapie werde ich das nicht schaffen. Und das hast du auch gemacht? Und das habe ich dann auch gemacht. Jetzt Hand aufs Herz, das sind 2 Jahre her, ne? Ja. Wann hast du das letzte Mal erbrochen? Vor 4 oder 5 Monaten. Ja. Also das wirklich schon für mich eine lange Zeit. Natürlich, natürlich. Und das war eben auch so, dass es nach der Klinik halt noch ab und zu passiert ist. Ich mache auch noch eine ambulante Therapie. Dann ist es ganz selten passiert. Also das ist wirklich so ausgeschlichen. Ich musste auch erst mal lernen, wie gehe ich einkaufen, wie koche ich, ist mein normaler Teller gefüllt. Ja? Hast du denn, ein gutes Stichwort, wie gehe ich einkaufen, hast du denn für deine abendlichen, ich sag's mal, Fressexzesse, kann man ja so sagen, hast du da besondere Sachen eingekauft oder so das Normale einfach im Übermaß gegessen? Nein, nicht normal, also so normal, dass es nicht auffällt. Aber ich sag mal, jemand, der Ahnung hat und in meinen Einkaufswagen geguckt hat, der wird sich schon was bei gedacht haben. Also auch Sachen, wo ich nachher drauf geachtet habe, dass ich die leicht erbrechen kann. Zum Beispiel? Alles, was du leicht kauen kannst. Ja. Was weiß ich, Pfannkuchen und Fleisch, was halt nicht festkochend ist, sondern leicht ist. Also was du, wo ich halt wusste, das geht halt relativ einfach wieder raus. Konntest du denn nach den vielen Jahren noch reibungslos erbrechen oder war das auch immer ein Problem zu erbrechen? Nee, ich habe Gott sei Dank, in der Klinik waren ja einige Leute, die da dann noch irgendwelche Abführmittel genommen haben oder eben so Säuresachen getrunken haben, um eben diesen Brechreiz zu haben. Nee, das ging Gott sei Dank bei mir. Hast du den Finger in den Hals gestellt? Das war nicht der Finger, das war die ganze Hand nachher, ja. Könnte ich mir vorstellen, nach 25 Jahren, ja, dass der Rachen auch schon immunisiert ist gegen die Hand. Ne? Und man muss immer tiefer reinstecken. Genau, ganz genau. Ja. Aber das ist doch eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte für mich. Ja, ich bin auch ganz, ich bin ganz stolz auf mich und viele Therapeuten, die ich auf dem Weg getroffen habe, haben zu mir auch teilweise, haben mir nicht Mut gemacht, haben gesagt, das ist eine ganz schwere Erkrankung und viele werden davon gar nicht geheilt, gerade von einer Bulimie über so viele Jahre. Und teilweise haben mich sogar Therapeuten in einer ambulanten Therapie abgelehnt, haben gesagt, nee, das hat eh keinen Sinn. Und ich habe jetzt wirklich eine ganz tolle Frau, bei der ich jetzt halt, wie gesagt, seit dem Klinikaufenthalt bin, gehe da einmal die Woche hin. Mhm. Und es ist auch wichtig, nachbehandelt zu werden. Also viele hören ja nach der Klinik auf und werden wieder rückfällig. Aber du wirst mir recht geben, das sage ich ja immer sehr gerne, gerade bei dieser Thematik, aber auch bei anderen Suchterkrankungen, dass das Allerwichtigste die eigene Entscheidung ist. Definitiv. Sonst kann man den besten Therapeuten vergessen, dann funktioniert das nicht. Ja, also es muss der Schalter umgelegt werden und es muss der Wille da sein. Der Wille war vorher bei mir natürlich auch da, klar, wollte ich davon befreit werden. Aber nicht so richtig aktiviert als nach dem Gespräch mit dem Sohn. Ne? Genau, weil es war ja in meinem Leben so eingebaut, es war ein Ritual und ich habe damit dann gelebt und habe gedacht, damit gehe ich auch ins Grab. So, Daniela, von meiner Seite aus nochmal einen großen Glückwunsch. Ja, danke. Das finde ich ganz toll. Und das war sicher für viele, die betroffen sind, interessant zum Zuhören, nach dem Motto, das kann man schaffen, auch wenn man schon lange drin hängt. Man hat eine Chance, wieder rauszukommen. Ja. Alles Gute weiterhin. Danke, und ich hätte auch gerne ein Autogramm von dir. Ja? Sehr gerne, wir rufen dich auch gleich nochmal an. Danke, ja. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der oder die Alex, 42, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Die Alex. Die Alex, bitte. Und 42 Jahre alt. Genau. Um was geht's, Alex? Es geht darum, dass ich momentan an einem Punkt angelangt bin, wo ich sag so, ich kann einfach nicht mehr, weil ich seit anderthalb Jahren einer Freundin helfe, die innerhalb von 2 Monaten an Brustkrebs erkrankt ist und auch ihren Mann durch einen Unfall verloren hat. Ach du Jürgen. Also die Frau hat Krebs und dann ist sein Mann auch noch tödlich verunglückt? Ja, genau. Nachdem sie die Diagnose bekommen hatte, dass sie Brustkrebs hat? Genau, 2 Monate nachdem sie die Diagnose bekommen hat, ist der Mann tödlich verunglückt. Das ist unfassbar, wie das Schicksal manchmal so zuschlägt. Ja, das ist ziemlich heftig. Wie hat die Freundin das denn verkraftet oder wie geht's der Freundin? Der Freundin geht's jetzt mittlerweile sehr gut. Der geht's sehr gut? Ja, also die hat, ich sag mal so, ne, auch durch, also mein Mann und ich, wir haben ihr unheimlich geholfen, haben ihr auch finanziell zur Seite gestanden, weil da ein großer Schuldenberg auf sie zukam. Aber sie hat jetzt seit einem guten Jahr, ist sie in psychotherapeutischer Behandlung. Und das hat ihr unheimlich viel gebracht. Und was macht die Krebserkrankung? Die ist zum Glück, also da ist jetzt nichts mehr. Ne? Also momentan sieht es sehr gut aus. Ah ja. Also sie hat eine Bestrahlung gehabt und Operation vorher natürlich, aber das ist jetzt alles. Aber dein Einstiegssatz hat mir so gesagt, dass dir das auch sehr viel Kraft gekostet hat, diese Betreuung der Freundin. Ja, auf jeden Fall, weil, also sagen wir mal so, das war zu dem Zeitpunkt, wo das alles passiert ist, war das eigentlich keine Freundin, sondern eine weitläufige Bekannte. Ach so. Gar nicht die enge Busenfreundin. Nee, überhaupt nicht. Ne? Und das hat mein Mann und mich so umgehauen und wir haben gesagt, wir müssen irgendwas tun. Also wir können jetzt nicht hier sitzen und die alleine lassen, weil die hat auch keine Familie mehr. Habt ihr euch dann täglich um die Frau gekümmert? Am Anfang, ja. Also ich sag mal, ich habe sie gesehen, einen Tag nachdem ihr Mann gestorben ist. Der ist durch einen Autounfall? Motorradunfall. Haben die Kinder? Nee, zum Glück nicht. Ja. Also in dem Fall echt zum Glück. Und da war wirklich so, ne? Also sie hatte absolute Suizidgedanken, ne? Logischerweise, kann ich auch verstehen. Aber man kann ja sagen, dass das ganz toll ist, was ihr da gemacht habt. Ihr habt einem Menschen richtig auf die Beine wieder geholfen. Ja. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr so nah dran wart, dass da sonst niemand so war, der sich um sie gekümmert hat. Nee, also das, wenn du da noch weiter guckst, sie ist also bei den Großeltern aufgewachsen, weil die Mutter sie nicht haben wollte. Also das ist eine ewig lange Geschichte. Wie ist denn dann heute das Verhältnis zwischen dir oder euch und der Frau? Immer noch sehr eng. Sehr eng. Also super eng, ja. Also sie sagt auch immer wieder, Freunde fürs Leben und was wir gemacht haben, dass das... Gut, da kann ich verstehen, dass das viel Kraft euch rausgesogen hat. Aber ihr könnt euch ja dann auch ein bisschen zurücklehnen und denken, super, klasse, wir freuen uns. wir haben was Tolles gemacht, ihr habt richtig gehandelt und der Frau geht's gut und ihr habt eine Freundschaft. Eigentlich ist doch das Grundergebnis, das Endergebnis gut. Ja, das schon, aber das kostet unheimlich viel Kraft, ne? Also das ist, wir haben irgendwann mal vor ungefähr gut 10 Jahren, haben wir 2 schon mal miteinander telefoniert. Da habe ich selber einen Selbstmordversuch hinter mir gehabt. Und habe damals unheimlich viel Hilfe erfahren von Leuten, wo ich nie erwartet habe. Und war, als das jetzt vor 1,5 Jahren war, auch hatte ich so das Gefühl, so, du kannst jetzt was zurückgeben, ne? Jetzt kannst du mal was tun. Ist ja eine tolle Reaktion, ne? Wenn man das selbst so erlebt hat, dass man Hilfe erfahren hat, dass man dann auch Hilfe wieder geben möchte. Ja, aber das kostet natürlich auch ganz schön viel Kraft. Ja, das glaube ich. Das glaube ich schon. Andererseits kriegt man auch die Kraft irgendwie wieder zurück durch durch die Rückmeldungen der Person. Klar, ja. Ist das denn jetzt so ernst zu nehmen, dass du dich meldest, dass du ernsthaft seelische Probleme im Moment hast aufgrund? Nein. Also ich wollte das einfach nur erzählen, dass man manchmal auch selber ein negatives Erlebnis hat, aus welchen Gründen auch immer, und bekommt Hilfe und irgendwann sagt das Leben zu dir, so, jetzt hast du die Chance, auch was zu tun. Jetzt kannst du mal da sein. Eigentlich ist es doch gut so, wenn es so ein Ping-Pong-Spiel ist. Klar. Letztendlich ist es wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht total am Ende, auf gar keinen Fall. Ich wollte es einfach nur... Ja, finde ich toll. Du hast mir damals zugehört und wie gesagt, es waren damals unheimlich viele Leute, die mir geholfen haben. Und ich habe gedacht, jetzt will ich das auch umgekehrt mal erzählen. Finde ich sehr toll. Und Respekt vor dem, was ihr da gemacht habt. Ich bin sicher, dass ihr der Frau wirklich sehr zur Seite gestanden habt nach so Schicksalsschlägen. Ja. Und wenn da dann auch noch eine gute Freundschaft daraus entsteht, ist es ja super. Wer weiß, dann steht sie euch irgendwann auch bei, wenn ihr in Probleme vielleicht irgendwann mal geratet. Und so ist es ein Geben und Nehmen. Auf jeden Fall. Ja. So ist das Leben. Aber ich würde dich ganz kurz, ich weiß, du musst weitermachen, aber ich würde dich ganz kurz gern was Persönliches fragen. Gerne. Sprichst du Finnisch? Ach, leider nicht. Was würde ich drum geben, wenn ich das könnte? Weil ich weiß ja, dass du gerne nach Finnland fährst. Ja, ja. Kannst du es? Ja, pass auf, ich kann bis 10 zählen. Bis 10 zählen? Auf Finnisch? Ja, pass auf, wir haben nämlich, seit 4 Monaten haben wir in der Nachbarschaft ein finnisches Bärmädchen. Ja, das ist total geil. Dann zähl doch mal bis 5 auf Finnisch. Yksi, Goksi, Kolme, Nelja, Visi. Und weißt du, was am allergeilsten ist? Na? Ist Pippi Langstrumpf. Auf Finnisch? Das heißt Peppi Pitkatossu. Sag's nochmal. Peppi Pitkatossu. Das ist ja süß. Nein, diese Sprache ist mir völlig, ich kann mir auch wirklich nichts merken. Das tut mir so leid immer, aber ich kann es leider nicht. Also du kannst dir vielleicht einen Satz merken. Bestimmt jetzt, ja, sag mal. Ja, pass auf. Me, meneme, suomi. Meneme, suomi? Me. Me. Meneme. Meneme. Suomi. Suomi. Das heißt? Wir gehen nach Finnland. Super, würde ich jetzt gleich gerne mal machen. Lieber Alex, schönen Gruß an deinen Freund oder Mann. Ja. An deinen Partner und alles Gute. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Bis dann, ciao. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Friedhelm. Friedhelm ist 53. Hallo Friedhelm. Hallo Domian. Hallo Friedhelm, was ist dein Thema? Ja, ich bin über 30 Jahre verheiratet. Ja. Bin meiner Frau vor 5 Jahren fremdgegangen. Ja. Und habe aber von Anfang an sofort die Wahrheit gesagt. Warum bist du fremdgegangen? Weiß ich nicht. Och. Weil sich das so ergeben hat. Mal was anderes erleben wollen? Ja, richtig. So, und habe meine Frau von Anfang an direkt die Wahrheit gesagt. Und das ist ein Jahr so gelaufen. Ach so, das war... Dann hatten wir einen heftigen Streit bekommen. Und dann hat meine Frau mir gestanden, dass sie mir in den 30 Jahren Ehe auch öfter fremdgegangen ist. Ach. Unter anderem auch mit einer Frau. Ach. So. Also auch schon in der Zeit, bevor du fremdgegangen warst. Richtig. Und sie hat es dir nicht gesagt. Nein, sie hat es mir nicht gesagt. Du hattest gleich die Wahrheit ihr gesagt. Ja. Bist du, ich hab's gar nicht richtig kapiert, bist du ihr einmal fremdgegangen oder über ein Jahr lang fremdgegangen? Einmal über ein Jahr. Also mit einer Frau ein Jahr lang? Ja. Aber ich habe sofort die Wahrheit gesagt von Anfang an. So, und dann kam es zum heftigen Streit nachher. Und dann hat meine Frau mir alles gestanden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann habe ich auch Schluss gemacht mit der anderen. Dann haben wir gesagt, wir machen einen Neuanfang. Ja. Okay. So. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so, wir können ja mal einen Dreier machen, das ist ja kein Fremdgehen. Ist eine neue Variante. Ja, richtig. Ja. So, und öfters habe ich das Gefühl, dass meine Frau sagt, oder dass sie auch sagt, ja, okay, können wir machen, dass sie damit einverstanden ist, und manchmal blockt sie komplett ab. Habt ihr das denn schon mal gemacht? Nein. Ach so, war gar nichts. Das ist mehr oder weniger ein Wunschdenken von mir. Ja, aber ist es klar, dass du, seitdem ihr den Neuanfang gemacht habt, du bist nicht mehr fremdgegangen? Ich bin nicht mehr fremdgegangen, nein. Und bist du auch ganz sicher, dass sie es auch nicht gemacht hat? Ich glaube es nicht, nein. Ja. Was sind denn so ihre sexuellen Fantasien? Mit was könntest du sie denn locken, wenn sie schon auf den Dreier nicht so steht? Manchmal sagt sie ja und manchmal nein. Deswegen weiß ich nicht, wo ich dran bin. Meinst du mit Dreier also dann noch eine Frau dazu, ne? Frau oder von mir aus mehr Mann. Ach so, auch von dir aus könnte es auch ein Mann sein. Ja. Und wie wäre es mit einem Pärchen? Da geht sie nicht drauf ein. Was heißt... Dreier sagt sie schon mal ja, weil sie ist ja schon mal mit einer Lesbe fremdgegangen. Mhm. Und ich bin mehr oder weniger bi. Ach so, du bist bi. Das heißt, ja. Für dich ist das dann egal, ob das ein Typ oder eine Frau ist. Richtig. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn wir einen Dreier machen, ist das ja kein Fremdgehen. Bist du denn eigentlich damals, als du deiner Frau fremdgegangen bist, mit einem Mann fremdgegangen oder mit einer Frau? Nein, mit einer Frau. Mit einer Frau. Die ganze Zeit. Hm? Ja. Eine Frau. Hm. Das war das einzige Mal in unserer 30 Jahre Ehe. Aber du bist jetzt ein bisschen frustriert. Weil ich nicht weiß, wo ich dran bin. Mhm. Also weil manchmal, wenn ich meine Fantasie freien Lauf lasse und wenn wir Sex haben, dann spreche ich darüber. Ja. Und dann sage ich, ich würde es gerne mit einem Mann zusammen machen. Mhm. Und dann sagt sie manchmal ja, manchmal sagt sie nein. Ich habe einen Arbeitskollegen, den mag ich gerne, zu dem habe ich viel Vertrauen. Und meine Frau, die kennt den auch und die mag den eigentlich auch. Und der wird gerne mal vorbeikommen? Ja, und dann sage ich manchmal zu meiner Frau, ja, wenn der da ist, dann zeig dir noch mal ein bisschen deine Oberweite und so. Guter Anfang. Dass er darauf abfährt, aber das ist ja kein Fremdgehen, dann bin ich ja dabei. Ja, klar. Komisch, dass sie, offensichtlich hat sie doch, wenn sie da so oft fremdgegangen ist, auch durchaus gezielte sexuelle Gelüste. Richtig. Dass sie da nicht offen drüber spricht, was sie gerne mal würde wollen. Komisch. Ja, also ich spreche sie drauf an, ich sage auch meine Fantasien und meine... Ja, habe ich schon verstanden, dass du da offen bist. Aber wie erklärst du dir das, dass sie da so zu ist und blockiert? Weiß ich nicht. Eigentlich ist das doch ideal, ihr könntet ganz offen über solche Sachen reden und auch neuen Schwung wieder in euer Sexleben bringen. Ja. Manchmal geht sie drauf ein und manchmal nicht. Was kann man denn da machen? Würde sie denn mal einmal zu einer Sexualberatung gehen mit dir? Ich glaube wohl, ja. Ja, das ist doch eine Idee. Dann ist dann ein Fremder dabei, ein Fachmann dabei und der kann das vielleicht ein bisschen moderieren und koordinieren. Sollen wir dem mal da eine Adresse geben? Ja, nur ich weiß ja nicht, manchmal habe ich das Gefühl, sie möchte das und manchmal eben nicht. Na gut, das habe ich jetzt verstanden. Deswegen wäre das ja vielleicht ganz gut, mal in so einem Gespräch in Ruhe auseinanderzufriemeln, was sie will. Ja. Ja? Friedhelm, wir melden uns jetzt gleich bei dir nochmal. Du legst auf und versorgen dich mit der entsprechenden Beratungsstelle. Ja, Domian? Ja. Darf ich noch was sagen? Ganz schnell, die Sendung ist gleich rum. Ja, ich bin Fernfahrer gewesen, habe früher schon immer Domian gehört. Ja. Und ich hätte unwahrscheinlich gern ein Autogramm. Ja, sehr gerne, natürlich. Wir rufen dich ja sowieso gleich nochmal an, dann gibst du die Adresse durch von dir, okay? Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Moritz Güldenring und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag dann auch wieder mit einer freien Themennacht.